Geborgenheit. Trinker trinken heimlich. Trinker brauchen keine Zärtlichkeit. Oh, Trinker sind so verletzlich. Trinker sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. Trinker kaufen harten Stoff. Trinker stehen ständig unter Strom. Trinker saufen wie Blöde. Trinker ficken ohne Kondom. Oh, Trinker sind allzeit bereit. Trinker bestechen euch ihren Charme und ihre Lässigkeit. Trinker haben schwer, wenn's mal nicht reicht. Die Flaschen werden dauernd rumgereicht. Zum Aufhören sagen sie nur vielleicht. Oh, wann krieg ich neuen Stoff, Mann? Wann krieg ich neuen Stoff, Mann? Wann krieg ich neuen Stoff, Mann? Trinker brauchen Braunen. Trinker sind furchtbar stark. Trinker trinken alles. Trinker kriegen keinen Herzinfarkt. Oh, Trinker haben eiserne Lebern. Komm nicht so schnell in ihre Gräber. Trinker haben schwer, wenn's mal nicht reicht. Die Flaschen werden dauernd rumgereicht. Zum Aufhören sagen sie nur vielleicht. Und wann krieg ich neuen Stoff, Mann? Wann krieg ich neuen Stoff, Mann? Wann krieg ich neuen Stoff, Mann? Trinker saufen Wodka. Trinker sind schon als Baby blau. Trinker rauchen Zigaretten. Trinker kriegen nie ne Frau. Trinker kotzen in die Betten. Trinker benimmt sich öfters wie die Sau, ja! Wann krieg ich neuen Stoff, Mann? Wann krieg ich neuen Stoff, Mann? Ja! Trinker kriegen keine Kinder. Trinker haben kein Niveau. Trinker sind aber auch Menschen. Ein Trinker spielt sein Alt niemals ins Klo. Trinker sind so verletzlich. Trinker sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. Trinker haben schwer, wenn's mal nicht reicht. Die Flaschen werden dauernd rumgereicht. Zum Aufhören sagen sie nur vielleicht. Wann krieg ich neuen Stoff, Mann? Wann krieg ich neuen Stoff, Mann? Wann krieg ich neuen Stoff, Mann?